Ich möchte im Folgenden versuchen, eine Reflexion auf den Begriff der Kritik selbst zu leisten. Daraus wird sich der Zusammenhang von Religionskritik und Gesellschaftskritik in der Darstellung von selbst ergeben. Bis wir dahin kommen, muss ich allerdings um etwas Geduld bitten. Und mir scheint es dabei nicht die schlechteste Herangehensweise zu sein, von dem auszugehen, was heute als Kritik gilt. Kritisch zu sein, und zwar im Zweifelsfall gegenüber allem, ist heute eher ein Vorteil in einer Bewerbungsmappe, denn ein Hindernis bei der Einstellung. Kritik der Religion, Kritik der Gesellschaft, der Titel für die heutige Veranstaltung ist tatsächlich weniger provokant, als es ein Bekenntnis zur katholischen Kirche sein würde. Wer kritisch ist, so die gängige Auffassung, ist eben nicht dogmatisch. Und wer will heute noch dogmatisch sein? Dass kritisches und dogmatisches Denken intuitiv einen Gegensatz darstellen, ist übrigens eine bemerkenswerte Bedeutungsverschiebung. Noch Immanuel Kant, dessen Philosophie lange Zeit unter dem Namen Kritizismus bekannt war, hatte unterschieden zwischen dogmatischem und dogmatistischem Denken. Unter dogmatisch verstand er gerade ein streng beweisendes Denken, das insofern zugleich kritisch ist, weil es nicht bereit ist, ein Urteil als allgemeingültig zu akzeptieren, ohne dass es diese seine Allgemeingültigkeit durch Vernunft und Verstandesgebrauch darlegen könne. Umgekehrt ist es gerade Dogmatismus, etwa im ontologischen Gottesbeweis, die Identität von Begriff und Sache zu behaupten, indem man sie einfach begrifflich voraussetzt. Seine, also Kants berühmte Widerlegung des ontologischen Gottesbeweis, ist also zugleich dogmatisch und kritisch. Kritisches Denken im Sinne Kants zeichnet sich also auch gerade dadurch aus, dass es dogmatisch ist, und das heißt nicht zuletzt, sich nicht der Zufälligkeit der bloßen Meinung anheimfallen lässt. Wenn nun heute kritisches Denken dem dogmatischen Denken entgegengestellt wird, dann bleibt dies nicht ohne Folgen für den Begriff der Kritik selbst. Es ist nämlich die Logik des Marktes, der im sogenannten Spätkapitalismus jede Form von Dogmatik im Wege steht. Sonst würde er, der Markt, nicht die permanente Flexibilität verlangen. Ich habe eiserne Prinzipien, wenn sie Ihnen nicht gefallen, habe ich auch noch andere, witzelten die Marx Brothers und sprachen doch offen damit aus, wie undogmatisches Denken und Anpassungsbereitschaft zusammenhängen. Selbst noch der letzte, nicht dogmatische, sondern dogmatistische Glaubenssatz, dass diese Gesellschaft, in der wir leben, alternativlos sei, ist, wie man in den Feuilletons inzwischen überall nachlesen kann, gefallen. Wobei freilich die Alternativen, die man derzeit diskutiert, nichts anderes als Vorschläge dafür sind, was zu tun wäre, um permanent so weitermachen zu können wie bisher. Gerade in der aktuellen Krise ist das Bedürfnis nach dem, was so als Gesellschaftskritik gilt, nahezu universal. Auch aus der vielbeschworenen Mitte der Gesellschaft traten in der jüngsten Vergangenheit Gesellschaftskritiker auf, die wohl nicht ganz zu Unrecht behaupten, 99% zu repräsentieren. Und wenn dann, wie in Berlin geschehen, auf einer solchen Demonstration gegen das Finanzkapital ein Schild hochgehalten wird, auf dem zu lesen ist, eine Welt ohne 1% ist nötig, dann lässt sich erahnen, dass auch sogenannte radikale Kritik inklusive Aufruf zu Mord und Pogrom in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Es gab übrigens auf dieser Demonstration noch ein zweites Schild, auf dem man also eine Straße sah, die rechts und links mit Laternen eingerahmt war, und an diesen Laternen baumelten Menschen, und es war unterschrieben, dieses Schild, mit dem Schriftzug Zeit für einen Laternenumzug. Also das ist tatsächlich Aufruf zum Pogrom. In der politischen Linken sind solche Positionen für die Kritik am Kapitalismus, Kritik an dem 1%, das natürlich das Finanzkapital meint, schon seit einigen Jahren vor allem mit den Einwänden von Seiten sogenannter Antideutscher konfrontiert, die wiederholt den Nachweis erbracht haben, dass in der Fixierung auf das Finanzkapital nichts anderes reproduziert wird als die nationalsozialistische Spaltung zwischen raffendem und schaffendem Kapital. Weil man aber links bleiben wollte, und das heißt die Beziehung zum und Verortung innerhalb des politischen Spektrums nicht aufgeben wollte, oder mit anderen Worten gesagt, um anschlussfähig bleiben zu können, führte man die dämliche Sprachregelung ein, es handle sich um verkürzte Kapitalismuskritik. Und selbstverständlich sei es dann die Aufgabe von sogenannter emanzipatorischer Politik, diese Kritik zu verlängern. Auf diese Weise jedenfalls konnte man sich jeden noch so reaktionären Scheißdreck als Agitationsfeld erhalten und der Volksgemeinschaft zum Trotz konnte man interventionistisch bleiben. Kurzum, man musste nicht mehr, wie die Linke es noch wenige Jahre zuvor getan hatte, den Nationalsozialismus offen verleugnen oder bagatellisieren, um sich die Anschlussfähigkeit an die Gesellschaft zu erhalten, sondern konnte gerade wegen der Gefahren, von denen man inzwischen gelernt hatte, dass sie in der verkürzten Kritik stecken, weiter fleißig Politik machen. Ganz undogmatisch, versteht sich. Wer von verkürzter Kritik spricht, den möchte man gerne fragen, um wie viel Zentimeter, Meter oder vielleicht Kilometer die Kritik denn verlängert werden müsse, damit sie nicht mehr zu kurz gekommen erscheine. Oder, falls der Meter vielleicht nicht das richtige Maß für Kritik sein sollte, welches Maß denn besser geeignet sei, die offenkundig quantitativ zu erfassende Kritikfähigkeit zu messen. Nun wird natürlich damit konfrontiert, jeder, der von verkürzter Kritik gesprochen hat, sofort einwenden, so sei es ja gar nicht gemeint gewesen. Natürlich sei Kritik nicht quantifizierbar. Doch die Sprache rächt sich am im schlechten Sinne undogmatischen Gedanken. Jedoch drückt sich in der Redeweise von der verkürzten Kritik tatsächlich ein fundamentales Problem aus, das durch eine polemische Abgrenzung von dieser Redeweise nicht im geringsten gelöst ist. Nämlich die Frage nach dem Wahrheitskriterium von Kritik überhaupt. Noch einmal, wer von verkürzter Kritik spricht, unterstellt, ob es so gemeint ist oder nicht, der Kritik ein Quantum. Dem entspricht, so absurd eine quantitative Kritik auf den ersten Blick scheinen mag, tatsächlich ein keineswegs marginaler Begriff von Wahrheit. Das wahr im strengen Sinne nur sein kann, was sich mathematisch erfassen und messen lässt. Das ist natürlich für die Gesellschaftskritik unmöglich, weil sie es stets mit qualitativen Aussagen und Behauptungen zu tun hat. Woher aber sollen qualitative Behauptungen ihren Anspruch auf allgemeine Gültigkeit beziehen? In der Linken glaubt man dafür eine Lösung gefunden zu haben, die freilich keine ist. Das Zauberwort, mit dem man den gordischen Knoten des Begründungsproblems von Kritik zerschlagen hat, lautet emanzipatorisch. Ob etwas emanzipatorisch ist oder nicht, ersetzt jeden Maßstab von Kritik. Anstelle, den jeweiligen Gegner der Unwahrheit zu überführen, subsumiert man ihn unter die Qualitäten emanzipatorisch oder nicht emanzipatorisch, wobei man im letzteren Fall dann wiederum verkürzte Kritik erkennen kann, um sich selbst die Aufgabe zu stellen, sie ins Emanzipatorische zu verlängern. Das Wort emanzipatorisch, darauf hat Jan Gerber schon vor einigen Jahren aufmerksam gemacht, muss dabei so unverbindlich und leer wie möglich gehalten werden. Ich zitiere Gerber: In der heutigen Linken ist an die Stelle all der Metaphern, Phantastereien und hochfliegenden Träumen, die sich in den Schriften der Frühsozialisten, der Utopisten und selbst noch der Bolschewiki finden, eine einzige Vokabel getreten, das Wort emanzipatorisch. Dieser Begriff, der einmal die Freilassung aus einem Zustand der Abhängigkeit bezeichnete, ist inzwischen völlig auf den Hund gekommen. Im Vergleich zu den heutigen linken Sehnsüchten, die kaum über den bloßen Wortlaut dieser Vokabel hinausgehen, liest sich selbst eine so regressive Utopie wie das Schlaraffenland als ein Inbegriff von Erwartung ans Leben. Zitat Ende. Letztlich meint emanzipatorisch nichts mehr als das Bekenntnis zu einem Katalog von politischen Inhalten, die selbst wiederum durch nichts anderes begründet werden, als die tautologische Feststellung, sie seien eben emanzipatorisch oder links. Das Bekenntnis zur Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe hat hier jeden Anspruch auf wahrheitsfähiges Denken abgelöst. Auf diese Weise kann man sich ganz undogmatisch die Flexibilität auf dem Markt der Meinungen bewahren, muss die Differenzen, die in der Auffassung dessen bestehen, was nun jeweils als emanzipatorisch gilt und was nicht, gar nicht erst austragen, weil über allem das Bekenntnis zur linken Szene, also dazu, emanzipatorisch zu sein, steht. So fällt keinem etwas auf, wenn letztlich solche Nullsätze herauskommen wie der folgende, den ich einer Nürnberger Autonomen Zeitung entnommen habe, der so oder so ähnlich, aber auf Tausenden von Flugblättern stehen dürfte. Ziel linker Politik muss es sein, linke, emanzipatorische Politik im Alltag zu verankern. Zitat Ende. Doch wie soll man etwas im Alltag verankern, das selbst ganz unbestimmt bleibt? Dafür hat kein Geringerer als Slavoj Žižek letztens eine geniale Idee gehabt. Damit die Occupy-Bewegung, die ja einiges an Lob von namhaften Politikern einstecken durfte, sich nicht vereinnahmen lässt, empfahl er ihr einfach, so unbestimmt wie möglich zu bleiben. In der Süddeutschen Zeitung schrieb er, man sollte immer daran denken, dass jede im Hier und Jetzt geführte Debatte notwendigerweise immer eine Debatte auf feindlichem Gebiet bleiben muss. Dazu vielleicht eine kleine Anmerkung, also mit diesem Debatte auf feindlichem Gebiet und auch ansonsten, wenn man diesen Text von ihm liest, fällt es sehr auf, dass die Vorstellung, dass Kritik eine Art diskursiver Bandenkrieg ist, inzwischen also derartig vollkommen unangefochten und universal ist und man daraus wohl sehen kann, dass es gar nicht mehr darum geht, Wirklichkeit begrifflich zu erfassen, um sie verändern oder kritisieren zu können, sondern um die Hegemonie über Begriffe, auf deren Bedeutung es nicht ankommt, sondern darauf, sie gendermäßig korrekt zu verwenden oder, wie es dann so schön heißt, sie nicht den Rechten zu überlassen. Doch zurück zu Slavoj Žižek. Also man sollte immer daran denken, dass jede im Hier und Jetzt geführte Debatte notwendigerweise immer eine Debatte auf feindlichem Gebiet bleiben muss. Es braucht Zeit, die neuen Inhalte in Stellung zu bringen. Alles, was wir jetzt sagen, kann uns weggenommen werden. Alles, nur nicht unser Schweigen. Dieses Schweigen, diese Verweigerung des Dialogs ist unser Terror. Bedrohlich und gefährlich, ganz so, wie es sein muss. Zitat Ende. Manfred Dahlmann kommentierte diese Auslassungen Žižeks jüngst in der Jungle World mit den Worten, Zitat, auf diese so einfache wie geniale Idee muss man erst einmal kommen. Wer nichts sagt, der kann auch in nichts integriert werden und mehr noch, er kann für nichts verantwortlich gemacht werden und kritisiert werden erst recht nicht. Dabei, und das ist der Clou der Sache, ist das allgemeine Ziel dieser Bewegung eindeutig, für jeden unmittelbar ersichtlich und verständlich. Es geht darum, die Macht des weltweiten Finanzkapitals zu brechen, um ein Ziel also, von dem getrost angenommen werden kann, dass 99% der Bevölkerung es teilen. Wir sind zwar dem vorhin angedeuteten Problem, der Frage danach, woher die Kritik ihre Wahrheitsfähigkeit erhält, noch nicht wirklich näher gekommen, aber wir haben gesehen, wohin es führt, wenn ein solcher Maßstab bestimmungslos bleibt. Letztlich bei der Anschlussfähigkeit an das, was dem gesunden Menschenverstand als kritisch gilt, und das ist nichts anderes als ein dumpfes Ressentiment. Nun muss man das Rad nicht neu erfinden, und die von mir aufgeworfene Frage ist bereits vom jungen Hegel formuliert worden. Zitat, die Kritik, in welchem Teil der Kunst oder Wissenschaft sie ausgeübt werde, fordert einen Maßstab, der von dem Beurteilenden ebenso unabhängig ist als von dem Beurteilten. Nicht von der einzelnen Erscheinung, noch von der Besonderheit des Subjekts, sondern von dem ewigen und unwandelbaren Urbild der Sache selbst hergenommen sei. Wie die Idee schöner Kunst durch die Kunstkritik nicht erst geschaffen oder erfunden, sondern schlechthin vorausgesetzt wird, ebenso ist in der philosophischen Kritik die Idee der Philosophie selbst die Bedingung und Voraussetzung, ohne welche jene, nur Subjektivitäten gegen Subjektivitäten, niemals das Absolute gegen das Bedingte zu setzen hätte. Zitat Ende. Ich weiß nicht, ist das verständlich, wenn man das einmal hört, oder soll ich es nochmal vorlesen? Ich kann es auch. Soll ich nochmal? Ja, okay, dann lese ich nochmal Hegel. Die Kritik, in welchem Teil der Kunst oder Wissenschaft sie ausgeübt werde, fordert einen Maßstab, der von dem Beurteilenden ebenso unabhängig ist als von dem Beurteilten. Nicht von der einzelnen Erscheinung noch der Besonderheit des Subjekts, sondern von dem ewigen und unwandelbaren Urbild der Sache selbst hergenommen sei. Wie die Idee schöner Kunst durch die Kunstkritik nicht erst geschaffen oder erfunden, sondern schlechthin vorausgesetzt wird, ebenso ist in der philosophischen Kritik die Idee der Philosophie selbst die Bedingung und Voraussetzung, ohne welche jene, nur Subjektivitäten gegen Subjektivitäten, niemals das Absolute gegen das Bedingte zu setzen hätte. Zitat Ende. Hier ist weder der Ort noch die Zeit, ausführlich auf die Details und die Voraussetzungen dieser hegelischen Überlegungen einzugehen. Mir kommt es hier auf den Kern seines Arguments an, dass Kritik nämlich dann verloren ist, wenn sie darin besteht, Subjektivität gegen Subjektivität, also Meinung gegen Meinung zu setzen. Denn Meinung gegen Meinung zu setzen heißt, sich zu einem Gedanken in einem bloß äußerlichen Widerstreit zu setzen, ist also gar nicht wahrheitsfähig. Dies ist die Art von Kritik, die man in Talkshows und am Stammtisch vorfindet. Doch ich komme zurück zu Hegel. Es geht bei Hegel nämlich noch um mehr, nämlich dass jeder Kritik die Idee ihres Gegenstandes ebenso vorausgesetzt sein muss, wie dass die Idee dieses Gegenstandes selbst den gesuchten Maßstab für die Kritik abgibt. Prominent geworden ist dieser Begriff von Kritik unter dem Titel der immanenten Kritik. Den Maßstab trägt Kritik in diesem Sinne daher nicht von außen an einen Gegenstand heran, sondern sucht ihn im Wesen des Gegenstandes selbst auf. Unterschlagen werden darf dabei jedoch nicht eine wesentliche Voraussetzung des hegelischen Gedankens, dass das, was er das ewige und unwandelbare Urbild der Sache nennt, ihre Idee, nur dann erkannt und gedacht werden könnte, wenn sie immer schon anwesend ist. Und das wiederum ist nicht ohne die hegelische Annahme zu denken, dass die Weltgeschichte nichts anderes als die Entfaltung und das Zu-sich-selbst-Kommen von Vernunft und Freiheit darstellt. Welche unerträgliche Zumutung diese Voraussetzung allerdings im Schatten von Auschwitz darstellt, brauche ich hoffentlich niemandem zu erklären. Wir stehen also vor einem Dilemma. Einerseits öffnete man der Willkür und damit dem Ressentiment Tür und Tor, wollte man auf einen von dieser Willkür unabhängigen Maßstab von Kritik gänzlich verzichten. Andererseits scheint uns die Forderung nach immanenter Kritik geschichtsphilosophisch zu der Annahme zu nötigen, dass die Vernunft auch in den größten Katastrophen noch zumindest hintergründig anwesend ist. Denn immanente Kritik, die nicht irgendwie auf ein Positives als Kriterium sich stützen kann, bleibt letztlich bestimmungslos. Lassen wir dieses Dilemma vorerst so stehen und gehen einen Schritt weiter zu Marx. Angenommen werden darf, dass Marx nicht nur mit der hegelischen Problematisierung des Maßstabs von Kritik vertraut gewesen ist, sondern, und das ließe sich an unzähligen Stellen seines Werks, sowohl in den Frühschriften als auch im Kapital zeigen, den Anspruch auf immanente Kritik ausnahmslos geteilt hat. Nun kann nicht oft genug darauf hingewiesen werden, dass es sich bei Marx Kapital um eine Kritik der politischen Ökonomie, wie es im Untertitel heißt, handelt und nicht um eine Theorie. Theorie beansprucht die widerspruchsfreie Erklärung eines Gegenstandes. Wer einer Theorie in ihrem Kern einen Widerspruch nachweisen kann, hat, und darin sind sich alle Theoretiker einig, die Theorie im Wesentlichen widerlegt. Das allerdings hat zur Voraussetzung, dass es sich bei dem untersuchten Gegenstand selbst um einen widerspruchsfreien Gegenstand handelt. Denn sonst könnte eine Theorie ihn ja nicht widerspruchsfrei darstellen. Wäre Marx ein Theoretiker, es wäre ein leichtes, ihn zu widerlegen. Wer etwa den Wert als ein automatisches Subjekt beschreibt, wie Marx, beschreibt ihn als ein Paradoxon. Nun kann ich diese marxische Bestimmung entweder zur Metapher verharmlosen, wie es Generationen von Marxisten getan haben, oder aber Marx in seinem eigenen Anspruch ernst nehmen. In den Theorien über den Mehrwert schreibt er, Zitat, dass das Paradoxon der Wirklichkeit sich auch in Sprachparadoxen ausdrückt, die dem Common Sense widersprechen, versteht sich von selbst. Die Widersprüche, weiter Marx, die Widersprüche liegen in der Sache, nicht in dem sprachlichen Ausdruck, Zitat Ende. Marx will also keine widerspruchsfreie Theorie der kapitalistischen Gesellschaft vorlegen, auch kein hegelisches System der Wirklichkeit, sondern er will sie kritisieren, das heißt ihrer Unwahrheit überführen. Unwahr aber ist sie gerade, weil sie sich selbst widerspricht. Aber was heißt das eigentlich? Es klingt tatsächlich zunächst absurd, zu behaupten, dass sich die Wirklichkeit überhaupt widersprechen könnte. Es gehört zu den elementaren Grundlagen der Logik, dass allein Sätze nicht aber materielle Gegebenheiten zu sich selbst oder zueinander in Widerspruch stehen können. Ein Stuhl und ein Tisch können sich schlichtweg nicht widersprechen. Und ebenso wenig wie Stuhl und Tisch widerspricht sich die Existenz von zwei oder mehreren Klassen. Der Begriff der Klasse kommt übrigens erst im 19. Jahrhundert auf, und zwar zuerst in der mathematischen Mengenlehre. Eine Klasse bestimmt sich hier durch eine logische Eigenschaft, die allen Objekten zukommen muss, damit sie eben Teil der Klasse sein kann. Wenn Marx unterscheidet zwischen denen, die Besitz an Produktionsmittel haben, und denen, die keinen Besitz an Produktionsmittel haben, dann trifft er hier eine logische Unterscheidung von Objektklassen, und es ist durchaus möglich, dass Marx seinen Begriff selbst aus der Mathematik übernimmt. Ob Marx es so gemeint haben mag oder nicht, nichts ist absurder als die Vorstellung, aus einer bloß logischen Aufteilung in A und Nicht-A folgte schon ein Widerspruch, ein Klassenbewusstsein oder gar ein revolutionäres Potenzial. Das endlose Gerede von allen möglichen objektiven, gesellschaftlichen und Klassenwidersprüchen hat die einfache logische Tatsache verdrängt, dass es Widersprüche gar nicht unmittelbar in der Wirklichkeit gibt und geben kann, sondern sie allein im Bewusstsein, in der Reflexion, und reflektieren kann immer nur der Einzelne, niemals aber eine gesellschaftliche Klasse, zutage treten können. Zu behaupten, dass es in der objektiven Wirklichkeit und nicht nur in Urteilen Widersprüche geben kann, setzt voraus, dass dem Ganzen der Wirklichkeit Vernunft zugesprochen werden kann. Der Anspruch auf objektive Widerspruchsfreiheit setzt noch bei Hegel eine göttliche Vernunft voraus, die überhaupt erst die Annahme rechtfertigt, dass Logik und damit eben auch die Kategorie des Widerspruchs nicht nur für Urteile, sondern eben auch für die Wirklichkeit selbst Geltung haben. Von seiner Logik sprach Hegel bekanntlich als den Gedanken Gottes vor der Schöpfung. Was der Anspruch auf ein widerspruchsfreies Ganzes formuliert, ist nichts Geringeres als die theologische Idee der Versöhnung und ein theologischer Begriff von Wahrheit. Dass Wahrheit eben nicht bloß die Eigenschaft eines Urteils ist, sondern ein Zustand, in dem sich das Ganze als vernünftig und dann im theologischen Sinne als göttlich erweist. Der Gedanke, dass unsere Wirklichkeit noch nicht Vernunft und Wahrheit ist, dass sie es aber als Ganze sein soll, steht am Anfang des Christentums und ist offen ausgesprochen im Römerbrief. Zitat: Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Zitat Ende. Und nicht erst das Christentum harrt aus in der Hoffnung auf eine neue Schöpfung, sondern schon der Prophet Jesaja des Alten Testaments. Zitat: Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur noch einige Tage leben, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt. Zitat Ende. Der junge Marx der ökonomisch-philosophischen Manuskripte hatte den Kommunismus als nichts Geringeres als die Verwirklichung der Versöhnungsidee beschrieben. Noch einmal Zitat: Dieser Kommunismus ist als vollendeter Naturalismus gleich Humanismus, als vollendeter Humanismus gleich Naturalismus. Er ist die wahrhafte Auflösung des Widerstreits zwischen dem Menschen mit der Natur, die wahre Auflösung des Streits zwischen Existenz und Wesen, zwischen Freiheit und Notwendigkeit, zwischen Individuum und Gattung. Er ist das aufgelöste Rätsel der Geschichte und weiß sich als diese Lösung. Zitat Ende. Wir haben es hier in diesem Marx-Zitat nicht mit schwärmerischer Naivität zu tun und auch nicht mit der Auspinselei von Utopien. Vielmehr ist in solchen frühen Ausführungen von Marx das Wahrheitskriterium der späteren Kritik der politischen Ökonomie grundgelegt. Die Behauptung nämlich, dass die wirkliche weltliche Grundlage, die ihr Wesen in der gesellschaftlichen Produktion findet, noch nicht vernünftig ist, aber als Ganze vernünftig sein soll. Wir haben nun eine erste Antwort auf die beiden vorhin formulierten Probleme gefunden. die eingangs gestellte Frage, ob man Religions- und Gesellschaftskritik als verschiedene Bereiche behandeln könnte, ist hier mit der Frage nach dem Wahrheitskriterium für Kritik verknüpft. Das Wahrheitskriterium der marxischen Kritik ist tatsächlich das streng logische der Widerspruchsfreiheit. Allerdings ist das nur dann berechtigt, sofern die Kritik sich auf das Ganze, die Totalität, bezieht. Noch Adornos Umwendung des Hegelsatzes, dass das Ganze das Unwahre sei, bezieht sein Wahrheitskriterium und damit den Geltungsanspruch seiner gesamten Kritik aus dem radikalen Anspruch, dass das Ganze als Ganzes das Wahre und das heißt widerspruchsfrei sein solle. Kritik, der es mit diesem Anspruch nicht ernst ist, die nicht ihre ganze Kraft daraus bezieht, hat ihren Namen nicht verdient. Und die gesamte Kritik an irgendwelchen Ismen, sofern sie nicht von der Totalität ausgeht, ist nichts anderes als ein akademisches Expertentum. Die marxische Religionskritik basiert mitnichten auf der Berufung auf die säkulare Gesellschaft oder die vermeintliche Irrationalität der Religion, sondern zieht ihre gesamte Kraft aus der Berufung auf die selbst theologische Idee der Versöhnung. Weil die Religion den versöhnten Zustand ins Jenseits verbannt hat, also nicht konsequent genug war, ihn für das Diesseits zu fordern, wird sie Gegenstand der Kritik. Eine solche Kritik der Religion könnte der heute herrschenden Religionskritik nicht entgegengesetzter sein. Diese spottet der Religion, weil sie dem herrschenden Begriff von Rationalität widersprechend die Idee der Versöhnung im Glauben bewahrt. Dem positivistischen Denken, das heute den wesentlichen Gegensatz zur Religion bildet, ist, was nicht in der empirischen Immanenz der Funktionalität aufgeht, ein metaphysischer Rest, den es schnellstmöglich auf dem Müllhaufen der Geschichte zu entsorgen gilt. Daher die Rede davon, die Religion sei anachronistisch. So hoch man es schätzen muss, dass der Glauben in den Bereich des Privaten verbannt werden konnte, so wenig sind Juden und Christentum einfach nur zurückgeblieben, sondern in ihrem Anspruch auf Versöhnung gerade auch uneingelöst. Dass die Rationalität der herrschenden Gesellschaft selbst auf einer realen Metaphysik basiert, und Marx' Kapital ist die kritische Darstellung dieser realen Metaphysik, ficht das positivistische Denken nicht an. Marx dagegen kritisiert die Religion, weil sie der herrschenden Rationalität nur den auf das Jenseits gerichteten Seufzer der bedrängten Kreatur entgegenzuhalten weiß. Der Seufzer muss sich freilich zur Kritik seiner weltlichen Grundlage erheben. Die herrschende Rationalität dagegen will ihn ja austreiben. Indem sich die heutigen Religionskritiker auf den Standpunkt des Faktischen stellen, betreiben sie die Affirmation des Bestehenden. So betreiben dann auch Atheisten wie Richard Dawkins die Naturalisierung der Vernunft. Indem er, Dawkins, für Gedanken und Ideen ein Kunstwort erfunden hat, die Meme, deren außerbegriffliche Realität so wenig bewiesen werden kann wie die Existenz Gottes, wird die Transzendenz des Denkens, in der einzig der Versöhnungsgedanke bewahrt werden kann, in die Immanenz angeblich dinglicher Entitäten aufgelöst. Und ganz konsequent erwächst für Michel Onfray die französische Variante des neuen Atheismus, die Unzufriedenheit der Menschen, nicht etwa aus der schlechten Einrichtung der Welt, sondern aus der Idee, dass es zu dieser etwas anderes, Jenseitiges geben könnte. Zitat, Michel Onfray ist das jetzt, wer dagegen weiß, dass die Realität ausschließlich aus Materie besteht und nur auf ihre irdischen, sichtbaren Phänomene zurückzuführen ist, entgeht der geistigen Orientierungslosigkeit und fühlt sich nicht abgeschnitten von dieser einzigen, wirklich existierenden Welt. Die Hoffnung auf ein Jenseits und die Sehnsucht nach dem Himmelreich führen im Hier und Jetzt unweigerlich zur Verzweiflung. Zitat Ende. Ganz anders als die aktuellen Atheisten, jedoch Marx. Die Kritik der Religion, so heißt es an prominenter Stelle bei ihm, endet mit der Lehre, dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen sei, also mit dem kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Zitat Ende. Marx beruft sich hier keineswegs auf die Plausibilität, die Forderung zweifelsohne hat, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen Menschen sich so etwas antun. Plausibilität ist ein Gefühl, damit kaum als Grundlage für einen kategorischen und das heißt unbedingt gültigen Imperativ geeignet. Nein, Marx' kategorischer Imperativ erinnert daran, dass solange Menschen unter ihren Verhältnissen leiden, das Allgemeine und das Partikulare noch nicht wirklich versöhnt ist, dass die Hegelsche Behauptung, das Ganze sei schon im Hier und Jetzt das Wahre, bis jetzt eine durch die Gewalt gegen das Partikulare erzwungene Totalität und damit eben Unwahrheit darstellt. Gerade in seiner Religionskritik hält der Kritiker Marx gegen den Theologen Hegel an der christlich-jüdischen Vorstellung einer Neuschöpfung des Ganzen, in der die Kreatur nicht mehr zu seufzen braucht, fest. Dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen sei, ist dabei wörtliche Übernahme aus der Schlussanwendung von Ludwig Feuerbachs Wesen des Christentums. Diesen Satz hat Feuerbach gerade nicht dem Christentum abstrakt entgegengestellt, sondern vielmehr geglaubt darin, dass sich seiner selbst nicht bewusste Wesen des Christentums zu erkennen. Feuerbach glaubte in dieser seiner Erkenntnis schon den Wendepunkt der Weltgeschichte erkennen zu dürfen. Also ein Zitat. Für Marx bleibt dieser Wendepunkt erst noch in der Zukunft. Es ist also die Aufgabe der Geschichte, schreibt Marx in der Einleitung zur Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie, die Wahrheit des Diesseits zu etablieren. Die wohl kürzeste Formel seiner Religionskritik. An dieser Aufgabe ist die Menschheit bekanntlich gescheitert. Marx konnte noch auf eine wie auch immer geartete Vernunft im Weltlauf hoffen. Darauf, dass der Kapitalismus, indem er die Einzelnen aus der Scholle herausreißt und die Produktion allgemeinen Reichtums befördert, die materiellen Bedingungen dafür schafft, dass sich die Wahrheit als Versöhnung im Diesseits etablieren kann. Weil aber auf die Zusammenbruchskrise nicht der Verein freier Menschen der Kommunismus folgte, sondern die Katastrophe, hat sich jede spekulative Annahme auf eine Vernunft in der Geschichte als schlechte Metaphysik erwiesen. Dadurch wird zwar nicht der Anspruch auf eine versöhnte Welt falsch, im Gegenteil, er ist mindestens so notwendig wie zu Marx-Zeiten. Aber jede Unterstellung einer bereits in der Wirklichkeit anwesenden Vernunft ist als Lüge zu denunzieren. Damit ist nicht nur die nostalgische Sehnsucht nach dem Proletariat gemeint, der heute nur noch wenige unverbesserliche Arbeiterbünde und Ernst Busch Gesangsvereine als Traditionspflege wie sonst nur ein Vertriebenenverband nachsinnen, sondern jeder Versuch, eine angeblich hinter dem Rücken der Akteure waltende Vernunft in irgendwelche sogenannten sozialen Bewegungen hineinzugeheimnissen. Der Bezug auf die Totalität als das falsche Ganze und die darin enthaltene Antizipation eines wahren Ganzen bleibt zwar das Kriterium, vor dem Kritik ihre Wahrheit zu behaupten hat. Sie kann sich dabei allerdings auf nicht mehr berufen, als auf die selbst nicht mehr objektiv begründbare Hoffnung und den Glauben, dass dies einmal möglich sein könnte, sowie die ebenfalls nicht begründbare Abscheu davor, dass sich die Katastrophe wiederholen könnte. Vielen Dank.